Abschnitt 12 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2, von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 21. Abwärts bis an den Amaralik-Fjord. Teil 2. Gegen Mittag kamen wir an einen See, der teilweise von flachen, breiten Ufern umgeben war, auf dem wir zahlreiche Gänsespuren und Gänseexkremente erblickten, woraus wir schlossen, dass dies ein beliebter Ruheplatz für den Schwarm wilder Gänse war, die speziell im Herbst, wenn das Wasser offen ist, an dem Strande des Inlandseises entlangziehen. In dem Lehm waren auch, wie überall auf unserem Wege, wo Spuren denkbar waren, Unmengen von Rentierspuren, die zum Teil erst ein paar Tage alt zu sein schienen. Sämtlich gingen sie in der Richtung nach dem Fjord hinab. Ich strengte meine Augen an und ließ sie unermüdlich an den braunen Felswänden entlang schweifen, die uns von allen Seiten umschlossen. Aber es half mir nichts. Keines der gehörnten Tiere ließ sich blicken. An der Südseite des Gewässers, dem wir den Namen Gänseteich gaben, lagerten wir uns im hohen Heidekraut und ließen uns das Mittagessen schmecken. Es war ein prächtiger Tag. Die Sonne schien warm, der Himmel wölbte sich klar und blau über uns, und ringsumher breitete sich die schönste Landschaft aus, die ein Jäger sich nur wünschen kann. Ein wenig früher im Jahre, wenn das Rentier sich hier in Rudeln aufhält und die Wildgans um die Wette mit Enten, Schnepfen und anderen Wasservögeln, an denen Grönland ja so reich ist, schreit, da muss es hier ein wahres Eldorado sein. Am Abend schlugen wir unser Zelt auf einer Fläche bei einem kleinen Gewässer auf, das von den prächtigsten Rentierweiden mit sanft abfallenden, heidekrautbewachsenen braunen Abhängen umgeben war. Der am Morgen erlegte Hase wurde in einem Kessel gekocht, den wir aus einem Spiritusbehälter herstellten. Als das Gericht eben fertig war, fiel der Kochtopf ins Feuer und alle Suppe ging verloren. Der Hase aber wurde gerettet und verteilt. Es kam auf den Mann zwar nur wenig von so einem Zwergtierchen, aber das wenige, das wir erhielten, schmeckte dafür auch desto besser. Wir waren nicht mehr an frisches Fleisch gewöhnt, und es war auffallend leichter zu kauen als der harte Pemmikan, der für jemand, dessen Zähne schlecht waren, kaum hinunterzubringen war. Aus dem Grunde suchten Sverdrup und ich, die in dieser Beziehung von der Natur am schlechtesten ausgerüstet waren, stets nach den Stücken, die ein wenig verschimmelt waren, denn diese ließen sich besser kauen. Das Feuer flammte lustig auf. Die Erbsensuppe war warm und die Stimmung, wenn möglich, noch wärmer. Am 26. September hatten wir endlich eine einigermaßen begründete Hoffnung, den Fjord zu erreichen. Wir gingen in dem Flusstal entlang und kamen teils über breite, sandige Bodenmoränen, teils über flache Sandebenen, in die sich der Fluss mit steilen Ufern tief hineingegraben hatte. Hier wuchsen mannshohe Weiden und Erlen. Das Laub der letzteren war noch grün, aber das der Weiden war bereits gelbbraun und welk, wahrscheinlich infolge von früheren Nachtfrösten. Jetzt hatten wir freilich während des Tages 12 Grad Wärme im Schatten, und die Nächte waren mild, wie die Septembernächte in der Heimat. Diese Ebenen sind auch der Quere nach von Flussbetten durchkreuzt, die sich in den weichen, sandigen Lehm eingegraben haben und die uns, wenn ihre hohen Ufer mit Weidengebüsch bewachsen waren, viele Schwierigkeiten beim Überschreiten machten. Das Tal, das wir jetzt durchschritten, war übrigens in geologischer Hinsicht hochinteressant. An einer Stelle tief unten hatte der Strom eine frische Schicht im sandigen Ufer aufgewühlt, und hier lagen Unmengen von leeren Blaumuscheln, Mytilus edulis, zwischen dem Sande. Diese Muschelschalen lassen keinen Zweifel über die Entstehungsart dieser großen Sandebenen aufkommen, die den Talboden füllen. Früher ist hier ein Fjord gewesen. Lehm und Kies, von dem Gebirgsbach aus den Moränenbildungen des Inlandseises mit fortgeführt, haben sich auf dem Boden des Fjords gelagert und diesen allmählich mit einer horizontalen Lehmschicht angefüllt. Später hat das Land sich gehoben. Dass dies Letztere wirklich der Fall ist, beweisen am sichersten die Schalen dieser Salzwassermuschel, die sich in einer Höhe von mehr als 20 Meter über dem Meere finden. Wie aber diese Hebung vor sich gegangen ist, ob sie ruckweise geschehen ist, wie ein bekannter norwegischer Geologe behauptet, oder ob sie sich ganz allmählich gebildet hat, wie man in jüngster Zeit anzunehmen geneigt ist, darüber lässt sich noch nichts mit Bestimmtheit sagen. Die meisten Umstände sprechen freilich für die letztere Annahme. Diese Lehmschichten oder Meeresanschwemmungen liegen allerdings in Terrassen. Dies lässt sich aber dadurch erklären, dass der Bergstrom während einzelner Perioden mit starken Niederschlägen bedeutend größere Mengen festen Stoff mit sich geführt haben kann, als während der dazwischenliegenden trockeneren Zeiträume, wodurch eine solche Treppenbildung hat entstehen müssen. Je nachdem der Boden des Fjords über die Meeresfläche emporstieg und Terrassen bildete, grub sich der Bergstrom sein gewundenes Bett durch abgelagerten weichen Sand und durch Lehmschichten. Es ist leicht, diese Schichten aufzuwühlen und sie zu unterminieren. Und so ist dann auch eine Sandmenge nach der anderen durch den Bergstrom fortgeführt und im Laufe der Jahre in den Fjord hinausgeschwemmt, um dort neue, ähnliche Ablagerungen zu bilden. Die Naturkräfte kommen hier niemals zur Ruhe. Gewaltige Kräfte sind hier in Bewegung gesetzt. Einige graben nach bestem Vermögen Täler und Fjorde aus. Andere, oder vielmehr andere Formen derselben Kräfte, tun das ihre, um auszuebnen und auszufüllen, was früher ausgegraben wurde. Die Eisgletscher graben und scheuern die Täler und Fjorde, diese wohlbekannten engen Eisfjorde mit den steilen, glatt abgeschliffenen Seiten, in den harten Gneisfelsen aus. Dieselben Eisströme schieben mächtige Dämme in Form von Moränen vor sich her. Wo die Strömung sich zurückzieht, bilden sich Wälle quer vor den Fjordmündungen und Tälern, welche die Rentierjäger auf ihren Wanderungen durch das Tal hemmen. Aber unter den Gletschern kommen Flüsse hervor. Und der Lehm und der Kies, der von dieser Gletschermilch mit fortgeführt wird, fällt schließlich auf den Boden eines der engen Eisfjorde und füllt denselben aus, so gut er kann, so wie wir es aus dem Trondheimsør, Lardalsør und vielen anderen Werdern in der Heimat kennen. Und noch heute bilden sie sich zu Hunderten an der grönländischen Küste. Aus diesem Grunde ist das Studium der jetzigen Eisperiode Grönlands für den Naturforscher von so ungeheurer Bedeutung. Dadurch werden viele Erscheinungen, die sonst für ihn unverständlich sein würden, in ein klares Licht gestellt. Er sieht hier ganz aus erster Hand die mächtigen Kräfte in voller Tätigkeit, von denen er sich sonst nur durch den Spiegel der Fantasie eine Vorstellung machen kann, oder die er im besten Fall an den kleinen Zwergerscheinungen studieren kann, die in Europa aus jenen Zeiten zurückgeblieben sind, als ganz Nordeuropa und die Alpen von ähnlichen Eisfeldern überschwemmt waren, wie jetzt das mächtige grönländische Hochland. Tief unten im Tal mussten wir durch den Gebirgsbach warten, um weiterzukommen. Eine Strecke weiter entdeckten wir zu unserem Ärger, dass auch an dem anderen Ufer des Baches kein Vorwärtskommen möglich war, und hier war der Bach zu tief, um zu warten. Wir mussten entweder zurück oder einen Versuch machen, über den westlich von uns gelegenen Bergrücken zu klettern. Während wir hierüber nachgrübelten, beschlossen wir, unser Mittagessen einzunehmen. Nach der Mahlzeit verschwand Balto, und es währte nicht lange, als ich ihn plötzlich oben auf dem Gipfel des Berges erblickte. Er schwang triumphierend seine Mütze, jubelte und zeigte nach Westen. Offenbar konnte er den Fjord sehen. Nach einer Weile kam er zurück und berichtete, dass er ein großes blaues Wasser gesehen habe, das wohl der Fjord sein müsse. Auf dem innersten Teile läge jedoch Eis. So schnell unsere Füße uns zu tragen vermochten, erklommen wir jetzt den Berg. Wir sehnten uns alle danach, die See zu sehen. Außerdem lockten die von Balto verheißenen Preiselbeeren uns ebenso sehr, wie die zahllosen Fliegen hier unten uns den Aufenthalt im Tal unleidlich machten. Von dem Berge herab hatten wir die herrlichste Aussicht über das Tal, wo der Bach sich durch flache Sandebenen schlängelte, und weiterhin auf den Fjord, der sich wie eine blaue Fläche bis an die hohen Felsen erstreckte, welche das Ganze einrahmten. Was Balto für Eis gehalten hatte, war eine Sandanschwemmung, die den inneren Teil des Fjords vollständig anfüllte. Wir hatten jetzt nicht mehr weit bis zum Ziel. Groß war unsere Freude, als wir ein wenig weiter nach unten einige alte Spuren von grönländischen Kamiken im Sande am Ufer des Baches entdeckten. Wahrscheinlich stammten sie von einem Rentierjäger her, der vor Monaten dies jetzt so menschenleere Land durchstreift hatte. Der stark betretene Weg ließ deutlich erkennen, dass sich hier zu gewissen Jahreszeiten Unmengen von Rentieren aufhielten. Dieses war die erste Spur menschlicher Wesen an der Westküste, mit Ausnahme einiger Exkremente, die nach Baltos Ansicht von einem Menschen oder einem Bären stammen mussten. Nachdem wir noch einen mit Weidengesträuch bewachsenen Berg erklommen hatten, lag endlich der Fjord vor uns. Bis zu den Sandanschwemmungen, durch die sich der Bach hindurchwand, hatten wir nur noch einen kleinen Abhang hinabzusteigen. Gerade unter uns befand sich eine kleine, mit Heidekraut und Buschwerk bewachsene Fläche, mit einem kleinen Teich. Hier musste ein herrlicher Zeltplatz sein, umso mehr als uns die Berge vor dem Ostwind schützten, der sich erhoben hatte und durch die Talschlucht von dem Inlandseis her wehte. Wir eilten dorthin, warfen erst unsere Last und dann uns selber ins Heidekraut und erquickten den müden Leib in dem Bewusstsein, dem Ziele so nahe zu sein. Freilich war noch mancherlei für uns zu tun. Die vier Kameraden sollten den Rest des Gepäcks holen. Sverdrup und ich wollten nach Gotthorp, um ein Boot und Hilfe herbeizuschaffen. Wie dies am besten zu bewerkstelligen sei, darüber waren wir uns noch nicht klar. Eines aber ließ sich nicht abstreiten. Jetzt befanden wir uns wieder auf gleicher Höhe mit dem Meeresspiegel, wenn wir auch noch nicht ganz an die Meeresküste gelangt waren. Und nun haben aller Wahrscheinlichkeit nach unsere Leiden und Strapazen ein Ende. Eine Schwierigkeit, die von vielen Sachverständigen, ja von der großen Mehrzahl als unüberwindlich betrachtet wurde, war jetzt siegreich überwunden. War es ein Wunder, dass wir uns da in einer glückseligen Stimmung befanden? Nachdem wir ein wenig geruht und gegessen hatten, unternahmen einige von uns einen Ausflug auf das im Osten gelegene Gebirge, um eine Aussicht über den Fjord zu gewinnen. Das Land auf der Nordseite des Fjords erschien, von hier aus gesehen, so zerrissen, dass wir kaum an die Möglichkeit denken konnten, Gotthorp auf dem Landwege zu erreichen. Weit leichter würde es sein, wenn wir uns nach Narsag auf der Südseite des Fjords begeben wollten, aber wir waren nicht sicher, hier Leute anzutreffen, die europäisch verstanden. Deswegen war der Seeweg immer der sicherste. Fest entschlossen, uns, so gut es sich mit den uns zur Verfügung stehenden Materialien machen ließ, in der Bootsbaukunst zu versuchen, kehrten wir nach dem Zelt zurück. Wir hatten vom Inlandseis zwei Bambusstangen und einen Skistab mitgenommen. Bootsritten dagegen hatten wir gar nicht. Dazu sollten die gebogenen Eschenstäbe in den Schlitten dienen. Die lagen aber jetzt oben im Gebirge. Und es würden wenigstens 2 bis 3 Tage vergehen, ehe wir sie herbeischaffen konnten. Da mussten wir etwas ausfindig machen, was wir statt ihrer verwenden konnten. Selbstverständlich verfielen wir auf das Weidengebüsch, das uns in Fülle umgab. Balto sollte uns beim Nähen behülflich sein, während die anderen schon morgen in aller Frühe nach dem Inlandseis zurückkehrten. Am Morgen des 27. September standen wir früh auf, kochten unsere letzte Portion Tee, wozu wir ein sehr knappes Frühstück aus Brot und ein wenig Pemmikan bestehend einnahmen. Pemmikan hatten wir zwar von unserem großen Vorrat auf dem Inlandseis reichlich mitgenommen, wir hatten aber erstaunlich viel davon gegessen. 18 Platten von 25. Und von dem Rest mussten Sverdrup und ich so viel wie möglich auf unsere Bootstour mitnehmen, da wir nicht berechnen konnten, wie lange dieselbe währen würde. Nach dem Frühstück machten sich Sverdrup und Balto unverzüglich an den Bootsbau, während ich einige Observationen anstellte und die anderen sich für die Rückkehr vorbereiteten. Nachdem sie ihren Proviant für den Tag, bestehend aus etwas Brot, Fleischpastete und ein wenig Fleischpulverschokolade erhalten hatten, waren sie bald reisefertig und erhielten gemeinsam mit Balto, der ihnen ja späterhin folgen sollte, ihre Instruktionen. Vor allen Dingen sollten sie auf die Instrumente, die Tagebücher, Formulare etc. Acht geben. Von der übrigen Last musste so viel wie irgend möglich mitgenommen werden. Dass vom Proviant nichts zurückbleiben durfte, verstand sich von selbst. So zogen sie denn talaufwärts von dannen, geleitet von den besten Wünschen und dem herrlichsten Wetter. Und wir setzten unseren Bootsbau fort. Ursprünglich war es meine Absicht gewesen, das Boot lang und schmal zu bauen, damit es sich leichter rudern ließe. Sverdrup meinte jedoch, dass das zu viel Näherei erfordern würde, Es sei besser, den Zeltboden so zu verwenden, wie er war, ihm nur die Form eines Bootes zu geben und das Segeltuch zu flicken, wo es undicht war. Wir würden auf die Weise kein schönes Boot erhalten, aber die Konstruktion würde ungleich leichter werden. Ich ordnete mich natürlich dem Seemann unter. Unglücklicherweise hatten wir, wie bereits früher erwähnt, unseren Segelhandschuh an der Ostküste zurückgelassen. Hätten wir den gehabt, so würde das Nähen ungleich schneller vonstatten gegangen sein. Jetzt mussten wir das harte Segeltuch mit den bloßen Händen nähen. Noch weit unangenehmer waren die zahllosen kleinen Fliegen, die uns umschwärmten und uns ganz abscheulich stachen. Es war eine völlige Unmöglichkeit, sich davon zu befreien. Sie waren fast noch schlimmer als die Mücken an der Ostküste. Nachdem ich mich eine Weile mit der Segeltuchnadel abgemüht und gefunden hatte, dass ich eigentlich nicht zu der Arbeit taugte, überließ ich sie den beiden anderen, die wahre Meister in dieser Kunst wie in vielem anderen waren, und zog mit der Axt in den Wald, das heißt in das nahegelegene Weidendickicht, um passende Zweige für die Bootsrippen zu holen. Das Gestrüpp war zum Teil so hoch, dass ich völlig darin verschwand und kaum die Spitzen der Sträucher mit ausgestreckter Hand erreichen konnte. Hier waren genügend dicke Zweige. Ich fand sogar einen Busch, dessen Zweige an der Wurzel so dick waren wie der Schenkel eines ausgewachsenen Mannes. Sie waren aber alle so knorrig, dass es keine Kleinigkeit war, das passende Material zu finden. Endlich hatte ich so ungefähr gefunden, was ich suchte. Es war zwar nicht allzu schön, aber wenn man nichts Besseres hat, so muss man Vorlieb nehmen. Am Abend war das Boot fertig. Es war zwar kein Prachtexemplar, seine Form hatte große Ähnlichkeit mit der Schale einer Schildkröte, aber es trug uns beide, als wir einen Versuch damit auf dem Teich machten, und darüber waren wir sehr erfreut. Es war 2,56 Meter lang, 1,42 Meter breit und 61 Zentimeter tief. Unsere Ruder hatten wir freilich noch nicht fertig. Ich hatte zwar einige gespaltene Weidenzweige gefunden, die ich als Ruderblätter zu benutzen gedachte, indem ich Segeltuch zwischen die beiden ausgespreizten Arme spannte, und zu den Ruderstangen dachte ich Bambusstöcke zu verwenden. Ich war aber noch nicht weit damit gekommen, dann plagte mich ebenso wie an den vorhergehenden Tagen ein entsetzlicher Kopfschmerz, und alles, was ich unternahm, ging nur langsam vonstatten. Am nächsten Morgen, 28. September, sollte auch Balto uns verlassen. Ehe er fortzog, nahmen wir ein kleines Frühstück ein, das Balto mit folgenden Worten schildert. Nansen hatte für sich etwas Vorrat zurückbehalten, wovon er und Sverdrup bis nach Gotthorp zehren wollten. Aber trotzdem durften wir davon essen, denn die beiden meinten, sie könnten auf der See Vögel schießen und hin und wieder einmal kochen. Als wir mit der Mahlzeit fertig waren, fragte ich, »Hast du genug gegessen, Sverdrup?« Er antwortete, »Nein, durchaus nicht. Ich bin noch ebenso hungrig als zu Anfang der Mahlzeit.« Nansen sagte, »Ach, das tut nichts. Lass das nur gut sein, Sverdrup. Wenn wir nach Gotthorp kommen, soll dein Bauch schon voll werden.« So verließ uns denn Balto, und der frische Bursche sprang mit beneidenswerter Leichtigkeit durch das Tal dahin, um noch am selbigen Abend die anderen ganz oben unter dem Inlandseis zu erreichen. Um die Mittagszeit waren auch unsere vier Ruder fertig und das Boot lag klar zum Gebrauch da. Am schwierigsten war das Anbringen der Ruderbänke. Wir hatten nur das schmale, runde Theodolitstativ aus Eschenholz für die eine und zwei schmale Bambusstäbe für die andere Bank. Im Interesse eines gewissen Körperteils will ich wünschen, dass es lange währt, bis ich mich wieder mit einem so schmalen Sitz behelfen muss. Nachdem wir zu Mittag ungefähr ebenso viel gegessen hatten wie zum Frühstück, wurden die Schlafsäcke, das Zeug und alles, was wir nicht mitnehmen wollten, in das Zelt eingewickelt, das wir mit Steinen beschwerten und gegen etwaiges Regenwetter so gut wie möglich schützten. Unsere beiden Säcke, in denen sich das notwendigste Zeug, ein Hemd, Strümpfe, Schuhe, ein paar Überziehbeinkleider, Fausthandschuhe, Regenzeug etc. befand, nahmen wir mit in das Boot. Außerdem hatten wir zum Schlafen während der Nacht die beiden Rentierfellwämse der Lappen geliehen und unsere Komaga mit dem entsprechenden Senngras eingepackt. Auch unsere fotografischen Apparate, Patronen für die Büchse sowie 12 Tafeln Erbswurst, eine Blechdose mit 7 Pfund Fleischschokolade, ein Segeltuchsack mit Knäckebrot, eine Dose Leberpastete, 3 Pfund Butter und 5 Tafeln Pemmikan, meine Segeltuchsbeinkleider, worin 33 Fleischbiskuits, 2 Becher, die auch als Schöpfschaufeln benutzt wurden, ein Kochgeschirr, wozu der obere Teil des Kochapparats, von dem der Filzbezug entfernt war, benutzt wurde, sowie endlich eine Büchse nahmen wir noch mit. Das Gepäck wurde erst auf die Sandaufschwemmung gebracht und dann das Boot. Wir hofften, in dem Boot den Bach hinunterrudern und von hier aus direkt in die See stechen zu können. Aber auch hier sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen, indem der Bach so seicht war, dass man an ein Rudern nicht denken konnte. Jedenfalls war es eine völlige Unmöglichkeit, wenn wir beide im Boot saßen. Deswegen ging ich, als der Schwerste, zu Fuß über die Sandanschwemmung, während Sverdrup versuchen sollte, allein weiterzustengeln. Aber es wurde nicht viel besser. Er musste in dem kalten Wasser warten und das Boot hinter sich herziehen, und das war kein Vergnügen. Nur an wenigen Stellen konnte er stengeln. An Rudern war gar nicht zu denken und das Ganze ging nur sehr langsam. Wir hatten die unglaublichsten Schwierigkeiten der verschiedensten Art zu überwinden. Oft lagen wir bis an den Magen im Lehm und im Wasser. Wir wanderten einen halben Tag in diesem Brei herum, der sich um unsere Füße festsog und uns auf jedem Schritt festhielt. Endlich erreichten wir eine Landspitze draußen im Fjord, von wo aus wir in die See hinaus zu gelangen hofften. Hier entdeckten wir jedoch, dass wir noch weit vom Ziel entfernt waren. Der Bach verzweigte sich in ein Delta und wurde so seicht, dass kein Gedanke mehr daran war, das Boot zu ziehen. Es musste den Rest des Weges getragen werden. Da es aber schon spät am Abend war, hielten wir es für geraten, Rast zu machen. Die letzte Abendröte im Westen hinter den Bergen war verschwunden, und ein Stern nach dem anderen erglänzte an dem dunkelnden Himmel, wo das Nordlicht sein nächtliches Schauspiel aufführte. Bald lächelte auch der Mond auf uns beide herab, wie wir an dem ersterbenden Feuer saßen und von Grönlands Inlandseis als von einem längst entschwundenen Traum sprachen. Nach beendeter Abendmahlzeit suchten wir uns jeder einen Weidenbusch aus, unter dem wir in unseren Pelzen zusammenkrochen und einschliefen. Ende von Abschnitt 12.